Das erste Wort ist Lügenpresse. Lügenpresse ist die Bezeichnung für linksliberale Leitmedien, die angeblich staatliche Desinformation betreiben. Das Wort entspringt ungefähr aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch die Pegida-Bewegung ist das Wort wieder ins Leben gerufen worden, als sich die Vertreter dieser von den Medien unfair behandelt sahen. Das zweite Wort ist Gutmensch. Ein Mensch, der ideologisch verblendet ist und aus selbstgerechten oder naiven Gründen übertrieben altruistische Ziele verfolgt. Der Begriff stammt aus den 90ern, ist aber seit der Flüchtlingskrise wieder aktuell. Das dritte Wort ist Multikulti. Es ist eine Abkürzung von Multikulturalismus. Vor allem seitdem Merkel Multikulti in Deutschland für gescheitert erklärte, ist es ein Oberbegriff für das Scheitern von Integration. Auch mit dem Nomen Spinner kombinierbar, für jemanden, der an dem Konzept immer noch festhält. Das vierte Wort ist Establishment. Darunter wird immer die globale politische linksliberale Elite gemeint. Oft einhergehend mit Verschwörungstheorien um die Zerstörung der westlichen Welt. Das fünfte Wort ist Kulturmarxismus. Ursprünglich in den USA entstandener Begriff für einen angeblichen Versuch der linken Eliten, die amerikanische Kultur zu schwächen, indem man weißen Amerikanern den Stolz an ihre Abstammung und Ethnie nimmt. Das Ganze schwappte dann später nach Europa über. Anders Breivik begründete seine Anschläge in Norwegen 2011 als Verteidigung gegen Islam und den Kulturmarxismus. Das waren die Top 5 der rechten Kampfbegriffe. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like und abonniert uns. Und wenn es euch pikiert, dass wir nicht die Linken gemacht haben, das Video findet ihr hier.